Goab, die Wüste der Farben. Als Bastian nach einem tiefen und langen Schlaf mitten im Nachtwald die Augen aufschlug, sah er, dass im Osten über dem Horizont von Perelin die ersten zarten Töne der Morgendämmerung zu spielen begannen. Und je heller es wurde, desto mehr verblasste das Phosphoreszieren der Pflanzen. Bastian überlegte, was er nun tun wollte. Weiter herumspazieren? Gewiss, als der Herr von Perelin konnte er sich Wege bahnen, wo es ihm gefiel. Er konnte Tage, Monate, vielleicht Jahre darin herumlaufen. Der Dschungel war viel zu groß, als dass er je aus ihm herausfinden würde. Aber so schön die Nachtpflanzen auch waren, auf die Dauer war es nicht das Richtige für Bastian. Etwas anderes wäre es zum Beispiel, eine Wüste zu durchwandern, die größte Wüste Phantasiens. Ja, das wäre etwas, worauf man wirklich stolz sein könnte. Und in diesem Augenblick fühlte er eine heftige Erschütterung, und die aufgehende Sonne beleuchtete nach und nach ein Bild der Zerstörung. Von den gewaltigen Nachtpflanzen war plötzlich kaum noch etwas übrig. Viel schneller, als sie entstanden waren, zerfielen sie nun im grellen Licht der Sonne zu Staub und feinem, farbigem Sand. Nur noch da und dort ragten die Stümpfe einiger Baumriesen auf und zerbröckelten wie die Türme von Strandburgen, wenn sie austrocknen. Perelin löste sich auf und wurde zu einer Wüste. Aber zu was für einer? Bastian war auf eine Düne aus purpurrotem Sand geklettert, und rings um sich her erblickte er nichts als Hügel hinter Hügel in allen nur erdenklichen Farben. Jeder Sandhügel zeigte eine Tönung, die bei keinem anderen wiederkehrte. »Das«, sagte Bastian laut, »ist Goab, die Wüste der Farben.« Die Sonne stieg höher und höher, und die Hitze wurde mörderisch. Die Luft begann über den bunten Sanddünen zu flimmern, und Bastian wurde sich bewusst, dass seine Situation nun tatsächlich schwierig geworden war. In dieser Wüste konnte er nicht bleiben, das war gewiss. Wenn es ihm nicht gelang, aus ihr hinauszukommen, dann musste er in kurzer Zeit verschmachten. Unwillkürlich griff er nach dem Zeichen der kindlichen Kaiserin auf seine Brust, in der Hoffnung, dass es ihn führen würde. Dann machte er sich beherzt auf den Weg. Eine Düne nach der anderen erklomm er, eine nach der anderen watete er wieder hinab. Stunde um Stunde kämpfte er sich so vorwärts, ohne je etwas anderes zu erblicken als Hügel hinter Hügel. Die fabelhaften Körperkräfte nützten ihm jetzt nichts mehr. Die Zunge klebte ihm am Gaumen und sein Gesicht war schweißüberströmt. Aber Bastian ging weiter, langsam, Schritt für Schritt, ohne zu eilen und ohne innezuhalten, wie es alle erfahrenen Wüstenwanderer tun. Er achtete nicht auf die Qualen des Durstes, die sein Körper litt. In ihm war ein Wille von so eiserner Härte erwacht, dass weder Müdigkeit noch Entbehrung ihn bezwingen konnte. Er dachte daran, wie rasch er früher zu entmutigen gewesen war. Er hatte 100 Dinge angefangen und sie bei der kleinsten Schwierigkeit wieder aufgegeben. Doch diesen Weg durch die Farbenwüste Goab, den er jetzt zurücklegte, hatte noch nie zuvor ein anderer zu unternehmen gewagt, und nie würde nach ihm ein anderer es auf sich nehmen, ihn zu gehen. Und wahrscheinlich würde niemand je davon erfahren. Dieser letzte Gedanke erfüllte Bastian mit Bedauern. Aber alles sprach dafür, dass Goab so unvorstellbar groß war, dass er den Rand der Wüste niemals erreichen würde. Die Vorstellung jedoch, früher oder später trotz aller Ausdauer verschmachten zu müssen, machte ihm keine Angst. Er würde den Tod ruhig und mit Würde ertragen, so wie es die Jäger aus Atreus' Volk zu tun pflegten.